herzlich willkommen zum Uncast Episode 378 Googles Minishow. Yay! Dreimal dürft ihr raten, was heute Thema ist. Tja, das Event am 4. Oktober, was Google auf die Menschheit losgelassen hat und die Produkte, die da vorgestellt wurden, das wird das zentrale Thema sein in der gesamten Sendung. Ja, kann man sich ja vorstellen, ne? Darunter haben natürlich die anderen Themen, die News-Themen etwas gelitten, aber es gab ja auch sonst im Android-Bereich eigentlich nichts Interessantes, ja, außer hier dieser Google-Vorstellung, ja, das ist ja klar. Und die Community war aber sehr, sehr aktiv, freut mich, da kann ich heute etwas mehr davon vorlesen, deswegen muss ich mich jetzt auch ranhalten und zum Schluss haben wir auch noch die App der Woche. Ja, was Besonderes. Aber das Google-Event am 4. Oktober. Ich habe schon mal die Aufzeichnung nochmal verlinkt. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, kann es ruhig mal angucken. Vielleicht versteht er dann, was ich so meine. Ja? Kann ja sein, dass man das ganz anders sehen kann. Auf jeden Fall kann es so sein. Ja? Ich war jedenfalls da mit einer gehörigen Portion Skepsis rangegangen und dieses Skepsis ist halt auch unterstrichen worden. Also da habe ich richtig gelegen. Ja. Aber es gibt auch ein paar positive Sachen, das hat mich gefreut. Der Grundtenor von der von dem Event habe ich schon in der Rios Wochensicht breitgetreten. Der gefällt mir überhaupt nicht. Aber tech-mäßig kann man sagen, ja, ist interessant. Ja. Google Home bekommt Gesellschaft. So sieht's aus. Und zwar nicht zu knapp. Wir hatten ja spekuliert auf ein, oder was heißt spekuliert, das war eigentlich festgestanden, ja, ein Google Home Mini. Der wurde auch schön angekündigt und das ist auch gleichzeitig das Produkt, was ich mir am meisten davon verspreche bei Google. Leider hat es genau die gleichen Probleme wie das andere Google Home. Immer noch unzureichende Unterstützung, vor allem in Europa katastrophal. Und Alexa immer noch sehr, sehr weit die Nase vorn gegenüber dem Google Home Mini. Dennoch muss ich sagen, ist da nicht alles schlecht. Einfach aus dem Grund, weil Google Home Mini überfällig war. Tja, ist schon klar, also Amazon hat es auch mit dem Dot. Ja, also da kann man jetzt nichts sagen, das ist was, wo Google führend ist. Nein, Google ist da nur nachgezogen. Aber gut, dass sie das gemacht haben, das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ein externer Assistant, den man sich daheim hinstellen kann für 49 Euro. Das ist ja gut, so 10 Euro sogar noch unter dem dem Alexa Dot Preis. Der wird sicherlich dann auch noch fallen wiederum. und wie gesagt, das war schon sehr, sehr wichtig, dass das gekommen ist. Die Leute in den USA werden sich sicherlich mehr darüber freuen, denn man kann eine ganze Fülle von Sachen mehr machen. Dazu muss ich aber allerdings auch gleich noch sagen, ich habe ja in der Community einen Post reingesetzt, wo ich also mich darüber beschwert habe, dass die ganzen vorgestellten Funktionen in Deutschland noch gar nicht funktionieren. Zum Glück hat Google da recht schnell das ermöglicht und es ist jetzt tatsächlich so, dass viele Funktionen, die vorgestellt werden, tatsächlich in Deutschland auch schon funktionieren. Unter anderem wurde am 5. Auch die Multi-User-Unterstützung endlich freigeschaltet, die es ja in den USA schon geraume Zeit gibt, mit der verschiedenen Spracherkennung. Ganz besonders schön daran ist, dass man bei verschiedenen Benutzern verschiedene Sprachen einstellen kann. Das finde ich äußerst gut. So kann also ein Benutzer beispielsweise das Teil in Deutsch bedienen und ein anderer in Englisch. Gar nicht schlecht, finde ich. Aber das nur am Rande. Die Der Befehlssatz ist auch etwas erweitert worden, ja, und ist also nicht mehr ganz so schlimm, wie ich in dem Post jetzt gesagt habe. Allerdings fehlt noch einiges, zum Beispiel das Broadcasten von Messages, weil es jetzt möglich ist, also zum Beispiel mit dem Ausdruck Hello Google, Broadcast, this is a test, ja, und dann wird dann alle Google Home Geräte diese Nachricht, dieses Test laut ausgesprochen werden. Das ist eine extrem geniale Funktion. Vor allem funktioniert es auch in den USA mit dem Cellphone, also mit dem Smartphone. Und da kann man also zum Beispiel einfach seinen Assistant auf dem Smartphone dasselbe zurufen und dann wird daheim auf dem Google Home das rausgegeben. Und das finde ich doch eine ganz geniale Geschichte. Und da habe ich also schon eine Fülle von Möglichkeiten, wenn es denn in Deutschland dann auch funktioniert. Wie gesagt, das funktioniert noch nicht, müssen wir warten. Genauso wenig wie Anrufe funktionieren. Die Verbindung zum Smartphone, ich weiß nicht, die ist ja gemacht. Das Smartphone ist ja im Prinzip verifiziert. Ja, von Google Home, dann könnte Google Home doch einfach über das Smartphone eine Verbindung aufbauen, ja, aber nein, auch das geht noch nicht. In den USA geht es sehr wohl schon, seit einiger Zeit kann man das machen und dort kommt eben jetzt auch noch zusätzlich die Verknüpfung zum Festnetz mit dazu, auch das soll dann möglich sein, aber da bin ich ja in Deutschland ganz, ganz skeptisch, dass das überhaupt jemals was wird. Denn da fehlt etwas, nämlich Google Voice. Das gibt es bei uns ja auch noch nicht. Und das gibt es ja jetzt seit Jahren in den USA. Gut, also da muss ich mal schauen. Da müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Der Kleine hat nach außen hin kaum Schalter. Ja, kann aber trotzdem oben bedient werden über diesen Stoff, der da drüber gezogen ist, über das ganze Gerät, hat einen 360-Grad Lautsprecher. Allerdings natürlich in einer sehr viel geringeren Soundqualität als der normale Google Home, weil es einfach ein sehr, sehr viel kleineres Gerät ist und einfach nicht das Volumen besitzt, um da jetzt satte Bässe rüberzubringen. Das dürfte ja klar sein. Ja, ist auch nicht dafür gedacht. Das ist mehr so für günstige Sprachein- und Ausgabe, kurz mal einen Podcast hören oder vielleicht mal eine Musik ohne besondere qualitative Anforderungen anzuhören. Das ist gut, das ist wichtig. Man kann somit auch dieses Google Home zugänglich machen zu Leuten, die bisher immer gesagt haben, 150 Euro für einen Assistant, wo nur relativ wenig kann, niemals. Ja, die sagen jetzt vielleicht, na, 50 Euro, gar nicht schlecht, ist ja okay. Ja, übrigens ist mit diesen 49 Euro, ich sag zwar jetzt immer Euro, aber das ist 49 Dollar. Ja, ich muss gerade mal gucken, ob der im deutschen Store da schon drin ist, weil da gibt es teilweise erhebliche Unterschiede von den Preisen her. Da muss ich mal gucken, ob der deutsche Preis schon feststeht. Ja, ich habe mir das gedacht. 59 Euro, damit ist natürlich auch der Preisvorteil weg vom oder gegenüber dem Echo Dot. Also dann kostet Echo Dot und Google Home Mini gleich viel. Ein schlimmer Fehler, wie ich meine. Weil doch, wie gesagt, Amazon da schon die Nase weit vorne hat. In den USA 49 Dollar für den Google Home Mini. Heftig. Also müssen wir wieder mal mehr zahlen. Ja, obwohl wir den stärkeren Währungskurs haben. Ja, und das und die Steuer, ja, interessiert mich nicht. Ganz einfach. Ja, kann man sich ja ausrechnen und dann sieht man, dass da was nicht stimmt. Gut, wie auch immer. Für die etwas anspruchsvolleren Nutzer hat dann Google noch was anderes rausgebracht, den Google Home Max. Und dabei sind die gleich drauf gekommen, okay, den brauchen wir erst gar nicht in Deutschland rauszubringen. Ja. Das kauft sich eh keiner. Da könnten die recht haben, das Ding kostet nämlich 399 Dollar. Ja, so, jetzt kann man das mal wieder sagen, es wären also 429 Euro oder sowas. Ja. Aber selbst für 399 Euro ist das ist zu viel, das ist zu viel, ja. Also da versucht Google in den Apple-Bereich da zu gehen, ja, dabei lebt Apple eigentlich nur in dieser Sparte von ihrem Ruf, ja, von ihrem Image, ja. Also der Lautsprecher für 400 Euro, der wird mit einer Anlage, mit einer vernünftigen, mit einigermaßen vernünftigen Boxen, die gut positioniert sind, aus dem Wasser gepustet, ganz einfach. Aber okay, ich will nicht allzu negativ sein. Schön ist, dass es so einen Smart Sound gibt. Das heißt, man stellt die Box hin. Die Box erkennt anhand von den Schallreflexionen her, wie sich das Ganze verhält, also der ganze Raum, und stellt sich dann so ein vom Sound her, dass es genau passend ist für den Raum. Ja, das ist für unbedarfte Nutzer sehr, sehr viel wert. Manche werden da vielleicht bessere Soundqualität mit diesem Google Home Max hinkriegen, ja, als mit ihrer großen Anlage, weil viele Leute eben nicht wissen, wie sie die Boxen aufstellen müssen, was sie berücksichtigen müssen, wie die Räume aufgeteilt sind und das dann eben so ausrichten, die Boxen, dass es keine unerwünschten Schallreflexionen gibt. Das alles macht das Smart Sound von Google Home automatisch, und damit ist es natürlich schon eine schöne Sache. Aber trotzdem, 400 Euro bzw. 400 Dollar für eine Box ist 400 Dollar, fertig. Und das sehe ich für uns, zumindest wenn Google draufsteht, keinen großen Markt. Also da hat Google wohl richtig reagiert und gesagt, also erstmal bringen wir das Teil überhaupt gar nicht in Deutschland raus, sondern nur in den USA, ich weiß nicht, Kanada und UK, es ist fast immer mitgenannt worden, aber Europa, Rest Europa dann eben nicht. Da habe ich mich auch gefragt, was das soll. Ja, ganz klar. Na gut, da stecke ich nicht dahinter. So hat der Google Home Max auch richtig gute Daten rausgehauen, große, also relativ große Woofer, die Hochtöner, die mit da verbaut sind, tun dann ihr Übriges dazu. Smart Sound, wie gesagt, ist drin, und natürlich die vollständige Google Home Funktionalität. Ja. Sonst muss ich sagen, gab's ja im Google Home Bereich nur noch softwaremäßige Änderungen, die eben nur zum Teil eben bei uns ankommen. Manche werden nie ankommen, einige werden vielleicht noch etwas dauern, bis sie ankommen. Die Funktionen in den USA sind größtenteils da. Ja, gut, damit komme ich mal zu dem nächsten Punkt, Pixel 2 und Pixel 2 XL. Da kann ich nur eins sagen dazu, gleich am Anfang vorneweg. Also ich bin froh, dass Google diese Google Pixel 2 und 2 XL so präsentiert haben, oder so vorgestellt haben, wie sie sind, ja, genau mit den Funktionen, denn damit spare ich mir jede Menge Geld, weil ich brauche mir nämlich kein Google Pixel 2 zu holen, weil ich schon das alte Google Pixel habe. Das ist ein einfaches Wartungsupgrade, ein gutes Wartungsupgrade, ja, aber keines, das rechtfertigen würde, wenn man ein Pixel hat, nochmal 1049 Euro hinzublättern für ein Google Pixel 2. In keinster Weise, ja, ist das gerechtfertigt. Von daher, auch wenn ihr meint, es sei sarkastisch gemeint, finde ich nicht, hält sich in Grenzen der Sarkasmus in dem Sinne, denn es ist tatsächlich so, dass ich da nicht sauer bin. Deswegen, weil, wie gesagt, ich habe 1049 Euro rausgehauen. Und wenn jetzt ein Gerät kommen würde, das so viel besser ist, ja, dann müsste ich mir hier wirklich das Neue kaufen. Muss ich nicht. Und auch die anderen Google Pixel-Besitzer müssen das nicht. Was besser ist, ist die Kamera. Die hat noch bessere Werte erreicht bei dem DxOMark-Test. Ja, bestes Smartphone der Welt aller Zeiten bisher, was die Kamera anbetrifft. hat jetzt eine optische Image-Stabilisierung. Nicht, weil das irgendwie besser wäre, sondern weil die Leute da gejammert haben. Jetzt bekommen sie es, jetzt können sie aufhören zu jammern, finden bestimmt was anderes zum Jammern. Die Bilder sind genauso gut, beziehungsweise die Stabilisierung ist genauso gut wie dann beim alten Pixel XL. Nur, dass man jetzt eben das Gefühl hat, dass zusätzlich noch eine optische Bildstabilisierung ist und dass er dann so viel besser ist, obwohl es nicht stimmt, egal. EIS ist allerdings auch mit integriert und zwar immer integriert. Ja, und das reißt nämlich alles raus, ganz klar. Man sieht es ja auch bei anderen Smartphones mit der optischen, die nur eine optische Image-Stabilisierung haben. Wackel, Ruckel, wunderbar. Und mit der elektronischen Image-Stabilisierung wie auf einem Stativ. Also, daher, hier hat man jedenfalls jetzt beides mal drin. Und mein Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Google Pixel XL, ganz klar. Technisch gesehen unterscheiden die beiden sich allerdings nicht. Man kann, also das heißt technisch von den Ausstattungsmerkmalen her, man kann beide mit, man kann beide mit 64 oder 128 GB kaufen, was meiner Meinung nach zu wenig Optionen sind. Wir haben, ja, wenn das Telefon oder wenn das Smartphone jetzt eben auf den Markt kommt, Ende 2017, Anfang 2018, da haben wir bereits schon das Vormodell des iPhone 7, wo es schon mit 256 GB angeboten wird. Und jetzt kommen die iPhone 8 und iPhone X, die ebenfalls in einer Version mit 256 GB angeboten werden können. Da muss ich dann leider sagen, schon wieder technische Daten her hinter dem aktuellen iPhone. Ja, leider muss ich das sagen. Gut, wem der Speicher egal ist, der wird also hier dann jetzt nicht groß Tränen in die Augen kriegen. Vielleicht, weil der Kopfhöreranschluss fehlt, der 3,5 mm Klinkensteckeranschluss fehlt. Ja, ich finde das schon sehr, sehr schade. Ich habe ja schon darüber gesprochen, warum. Nicht, weil man jetzt keinen Kopfhörer normalen mehr anschließen kann. Das geht ja über einen Adapter. Die meisten Leute nehmen sowieso Bluetooth-Kopfhörer heutzutage. Also da spielt das eh keine Rolle. Aber nein, deswegen, weil diese USB-Schnittstelle jederzeit von Apps beziehungsweise von Google selbst reglementiert werden kann, so dass man dann eben nur noch zum Beispiel an bestimmte Audiogeräte Signale rausgibt. Das heißt zum Beispiel nur noch reguläre Kopfhörer, die sich als solche zu erkennen geben, während beispielsweise, wenn man dann eine Anlage anschließt, da eventuell die Ausgabe unterdrückt wird, damit man sich nichts aufnehmen kann, sozusagen. Ja. Also die Beschneidung steht da quasi vor der Tür. Im Moment ist da noch nichts bekannt, aber das kann gemacht werden, es wird auch gemacht werden. Das hat die Geschichte gezeigt. Sobald etwas möglich ist, werden von den nimmersatten Rechteverwerter das dann auch mit Druck irgendwann umgesetzt werden, ganz klar. Deswegen geht damit natürlich eine Ära zu Ende. Der 3,5 mm Klinkenstecker Analogausgang war immer noch so eine Art Rettungsinsel, ja, eine Konstante, die eben einem sichergestellt hat, dass man die Soundausgabe, egal wer diese Soundausgabe, welches Betriebssystem darauf auch werkelt, ja, diese Soundausgabe kam raus und konnte verwertet werden. Ja. Und das ist eben jetzt, diese Ära ist eben jetzt beendet. Wasserdicht ist es geworden, ja, zumindest wasserfest. Ja, das ist ja immer so eine Sache. IP67 ist jetzt nicht der Weisheitsletzter Schluss. Theoretisch kann man das 1 Meter tief für 30 Minuten ins Wasser halten. Theoretisch, ja, Vorsicht damit, ich würde es nicht riskieren. Aber es ist ja auch schon mal ein Vorteil, dass man dann wenigstens nicht mehr unbedingt bei jedem Regen gleich die Panik schieben muss, dass das Smartphone nicht nass wird, sondern man kann es eben jetzt auch mal rausholen. Das dürfte für die Outdoor-Leute wichtig sein. Ja. Und ja, okay. 3 Jahre Update gibt's für das Teil. Und zwar normale Updates und Sicherheitsupdates. Das heißt, 3 Jahre kriegt ihr ein OS-Update. Das bedeutet, dass die Pixel 2 vermutlich auch das Android R bekommen werden. Ja, also Oreo haben wir jetzt P, Q, R, ja, in 2020. Und das wird wahrscheinlich wird auch dann möglich sein, sofern das eben in dem normalen Zeitraum, ja, erscheint, dieses Android. 1 Jahr also länger als die alten Pixel XL. Ja. Immerhin ist das ein Versprechen, das nicht ganz so schlecht ist, meiner Meinung nach. Ja. Am 19. Oktober soll es das Ganze dann auch letztendlich geben. Vielleicht noch erwähnt, da ist eine eSIM-Funktion mit drin. Das geht, glaube ich, momentan nur mit dem Project Fi, also dürfte das für uns eigentlich uninteressant sein. Aber okay, also das eSIM-System ist auf jeden Fall schon mal integriert. Ja. Bisher, wie gesagt, kein großer Vorteil. Gut, ansonsten ist nichts groß geändert worden gegenüber dem Pixel. Natürlich, wie gesagt, ist es ein gutes Wartungsupdate, aber nicht zu dem Preis natürlich, ganz klar. Und von daher müssen die Leute mit den alten Pixels nicht unbedingt jetzt heulen, wenn es denn nicht so wäre, ja, dass es ein paar angebliche oder zuerst mal Pixel 2 exklusive Feature gibt, ja, die offenbar nicht auf den alten Pixeln kommen, erstmal. Und das ist meiner Meinung nach ganz, ganz übel. Ich werde wirklich sauer, wenn Google zum Beispiel Funktionen wie den Porträtmodus nicht auf das alte Pixel bringt. Das ist nämlich absolut möglich mit dem alten Pixel. Das ist reine Software, und wenn das als Exklusivfeatures für Pixel 2 gemacht wird, dann wird mein nächstes Smartphone 100% nicht mehr von Google sein. Das kann ich 100% versprechen. Ja? Weil das ist eine Riesenschweinerei dann. Und das gibt es noch mehr, zum Beispiel die Augmented Reality Funktion. Wenn mir da jemand was erzählt, dass das hardwaremäßig vom Smartphone, vom Pixel abhängig sein wird, das haben die in der Präsentation gesagt, dann sage ich nur dazu, dann habt ihr das absichtlich so gestaltet. Das ist glatt gelogen. Es gibt Dutzende von Augmented Reality Anwendungen, Spiele, die man sich herunterladen kann, sogar mit einem relativ betagten Smartphone, da muss man noch nicht mal einen Pixel haben, und alles funktioniert wunderbar. Also Augmented Reality ist nichts, wozu man ein Google Pixel 2 braucht unbedingt. Ja, wenn man es braucht, dann ist es eine Entscheidung von Google, die Software auf zu begrenzen, dass sie nur mit der Pixel 2 Hardware zusammenarbeitet. Aber keineswegs braucht man eine spezielle Hardware für Augmented Reality. Ja, da können sich die Google-Ingenieure gern mal das Miku Hatsune AR-Programm runterladen. Dann können die sich auch mal mit was Gescheitem zusammen fotografieren lassen. Ja, und ja, nicht mit Stranger Things oder sowas. Ne? Aber gut, also das ist so eine Sache. Und da bin ich halt sehr, sehr vorsichtig, ob da nicht... Hat mir fast so den Anschein, ob da das Pixel 2 nicht etwa künstlich mit exklusiven Software-Sachen versorgt wird, obwohl es technisch überhaupt null Problem wäre, das auf dem alten Pixel zu machen. Ja? Also wenn man mit so Gemeinheiten anfängt, hat mich Google sofort los. Dann kommt der Pixelbook. Da habe ich mich gefragt, für wen könnte denn das sein? Ich habe ja gesagt, die Anwendung geht ja immer weiter weg von Notebooks hin zu Smartphones und Tablet. Und hat sich wohl ein Google-Ingenieur gedacht, ja, Moment mal, wir machen etwas. Da hat man ein Notebook, ein Tablet und ein Smartphone gleichzeitig. Ja, nur, das Problem ist, jemand, der ein Smartphone braucht, der will nicht unbedingt einen riesen Teil mit sich rumschleppen, wo man einen Rucksack dafür braucht. Jemand, der ein Notebook hat oder mit unterwegs hat, der hat auch sein Smartphone mit dabei. Da braucht er auch keinen großen Platzbedarf. Das ist meistens in der Hosentasche irgendwo drin. Ja, ansonsten findet sich vielleicht im Rucksack noch ein kleines Plätzchen, ja, für das Smartphone reinzulegen. Ja. Das Einzige, was dadurch eventuell weggeht, ist der, oder das Tablet. Ja. Also das Tablet wird wohl hier mit einem großen Fragezeichen versehen werden. Ja. Ob man das dann noch braucht. Ja, okay. Aber ansonsten, für wen ist das Pixelbook gut? Wenn es denn ein vollwertiger Notebook wäre, würde ich ja sagen, naja, spricht ja die Leute an, die zum Beispiel ein MacBook kaufen wollen. Ja, jetzt gibt's was von Google. Ja, sieht so aus wie ein MacBook, so ein bisschen jedenfalls. Sogar noch ein bisschen schöner oben mit dem Glas oben drauf. Ne? Hoffentlich schaut da nicht mal jemand drauf. Edel, nobel sieht das Teil aus, richtig schön, passt zum Phone, ja, da kommen schon Hipster-Gefühle auf, ja, wenn man dann auf einmal so ein Pixel 2 Phone nebendran legt und klappt sein Pixelbook auf, ja, ach halt, nee, braucht man ja nicht, wenn man den Pixelbook hat, braucht man das Pixel 2 Phone nicht, das ist ja das, was Google bewirbt. Okay, da sind wir in der Hipster-Bredouille. Trotzdem, ja, als guter Hipster hat man das trotzdem, was soll's, ja. Und man kauft ja das auch nur, um eben Statussymbol zu haben, um das zu zeigen. Nur das Problem ist, da steht Google drauf, es kommt nicht von Apple, also Statussymbol AD. Ja, so ist es. Gut, Anwendungsbeispiele hat Google gebracht in einem wunderschönen Werbevideo, das sowas von grotesk ist. Ich habe das in der Rios Wochenschicht schon mal angesprochen, aber stellt euch mal vor, ihr geht in den Skaterpark, ja, macht ein paar Tricks auf der Rail, ja, dann setzt ihr euch neben die Rail mit eurem 1299 € Pixelbook, ja, und fängt dann an, euer Video zu editieren, ja, und dann macht ihr das gleich vor Ort, ja, und ladet es dann hoch mit eurem Pixelbook. Ja, findet den Fehler? Genau, wir sind nicht im Silicon Valley. Und vielleicht ist es keine gute Idee, auf jeden Skaterpark zu gehen mit einem Notebook für 1200 € und den auch noch so präsent auszupacken, ja, und hier so zu präsentieren, das neueste, geilste. Ja, ich weiß nicht, ob das so vielleicht gut ist. Also da gibt es eine Diskrepanz, genauso wie in der Werbung des das Teenie-Girl gezeigt wird, das im Bett liegt, ja, und natürlich chattet, ja, das Übliche, aber nein, nicht auf dem Smartphone chattet, sondern auf dem Pixelbook chattet und dann so ein Bild sieht, das dann mit dem Pen, der übrigens extra 100 € kostet, also $100 kostet, ja, umrandet, ausschneidet und dann in die Chatnachricht einfügt, ne, und dann verschickt. Genau. Weil sich ein Teenie im Jahr 2017 an ein Notebook hockt und dort rumbastelt. Okay. Gut, findet den Fehler. Genau, das Teenie-Girl liegt mit dem Smartphone im Bett und chattet einfach so, macht die ganzen Funktionen auf dem Smartphone, weil es nämlich ansonsten Schelte von Mutti gibt, wenn neben einem Smartphone, ja, auch noch ein Pixelbook gebraucht wird. Selbst im Silicon Valley dürfte das dann doch manchmal für Konflikte sorgen, denke ich. Ne? Also man sieht, die Welt, die das Pixelbook 2 erschließen soll, die gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Entsprechend wird das Teil, da sind sich eigentlich auch die meisten Leute einig, kaum Chancen haben, sich auf dem breiten Markt durchzusetzen. Ich glaube auch, Google weiß das, ich hoffe es zumindest, dass Google weiß, sonst ist nämlich Hopfen und Malz verloren, dass diese Sachen hier nicht ziehen, also was heißt hier nicht ziehen, sondern auch nicht in den USA groß ziehen, das dürfte ja klar sein. Ne? Gut, jetzt Pixelbook, also Pen kostet extra. Pixelbook gibt es ab $999, die große Version $1,299. Ausstattung ist natürlich gut, zu gut meiner Meinung nach für ein Chrome OS Gerät, und das ist nämlich genau das Problem, Leute, ihr habt gar keinen vollwertigen Notebook für das Geld, sondern ihr habt ein Chromebook, okay? Und da haben wir eben auch noch ein kleines Problem. Das heißt, für die Kreativen, für die Schaffenden ist es genauso wenig nützlich oder genauso gut nützlich wie ein Android-Phone oder ein Android-Tablet. Aber warum man dann eben ein Google Pixelbook kaufen soll, das ist eine gute Frage. Ich kann es nicht beantworten, ich weiß es nicht. Aber gut, vielleicht haben sich die ja noch was dabei gedacht. Ein Gerät, was mich allerdings sehr, sehr positiv überrascht hat, was ich eigentlich schon lange möchte oder wollte, ja, das ist der Google Clips, was da vorgestellt wurde. Google Clips, eine kleine Kamera, ja, die man überall anklipsen kann und damit dann eben jederzeit Aufnahmen machen kann. Ja, und das Gute sogar daran ist, man muss es nicht selbst machen, die KI steuert das, erkennt es, wenn eine Szene offenbar wert ist, aufgenommen zu werden, ja, macht dann Bilder oder Bildersequenzen, ja, je nachdem, und dann speichert das Ganze, das Teil, das Zeug ab in Google Fotos, natürlich hat man da unbegrenzt Speicherplatz dafür, ja, und somit kann quasi das Leben festgehalten werden, ohne dass man selbst groß was dazu tun muss. Das ist etwas, was mich sehr, sehr besonders interessiert hätte. Gerade als Geocacher, die Geocaching-Touren zu dokumentieren, ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Leider ist es so, die KI reagiert oder ist hier abgestimmt eher auf Familienbilder. Es reagiert auf Tiere, auf Kinder, auf Menschen, ja, aber jetzt nicht unbedingt auf Geocaching-Boxen. Also ich weiß nicht, ob das als Outdoor-Gerät überhaupt sinnvoll ist. Ja, überhaupt sinnvoll ist. Eher nicht, würde ich sagen. Da macht Google auch keinen Hehl daraus. Und sagt klipp und klar, das ist für Familie gedacht. 15 Frames pro Sekunde bei Videoschnipseln ist schon, ja, nicht ganz so gut. Ja. Ich glaube, das sollen dann mehr so kurze, bewegte Bildsequenzen sein. 16 GB Speicher ist eingebaut, damit auch genug vorgehalten werden kann, solange bis das Teil dann sich mit der Cloud verbinden kann über Wi-Fi und das Ganze dann hochladen kann. 130 Grad Blickwinkel, ja, 60 Gramm wiegt das Ganze nur und wie gesagt, kann man überall anklippen. Ich finde das gar nicht schlecht, auch wenn die technischen Möglichkeiten hier sehr begrenzt sind, also an eine GoPro wird es nicht rankommen, ist diese KI-Funktionalität doch sehr, sehr interessant. Wie gesagt, wenn man das noch anpassen kann, weg mit dem Familienkram und mal Adventure- und Outdoor-Kram damit machen kann, wäre schon nicht schlecht. Weil man hat immer das Problem, auch mit der GoPro, man muss das Teil anschalten, dann läuft das Teil, wenn man nicht innerhalb von einer Stunde, zwei hier schon wieder den Speicher voll haben will oder einen Haufen unnützer Müll drauf haben möchte, ja, wo man danach eine Woche braucht, bis man alles zurechtgeschnitten hat, dann braucht man eben auch hier so ein KI-System, wo das selbst alles regelt, wenn man das macht. Und Leute, ich weiß, ich nehme mir immer wieder vor, ich drehe Videos, ich mache das, aber wenn man dann im Stress ist, so am Geocachen suchen, ja, Rätsel lösen, dann fängt es auch noch an zu tröpfeln, ja, will man das Smartphone nicht rausnehmen und macht dann da rum, das ist elend, sage ich nur, und dann geht da nichts mehr, dann hat man keinen Bock mehr, wenn man müde, ausgepowert, ausgelaugt ist, ja, von einer extremen Tour. Ja, dann hat man keinen Bock mehr, sich um die Videoaufnahmen zu kümmern. Und so hat man dann eben bestenfalls noch den Anfang dokumentiert und das war's. Das passiert mir immer wieder. Ja, ich mache halt keine schönen Wettertouren. Ja, bei mir kracht's im Busch. Ja. Ja. Gut, also das wäre aber was so, und der Nachteil ist, es ist nicht in Deutschland erhältlich. So, exklusiv USA, keine Ahnung, was da los ist, aber ja, so ist das. Also eins der besten Produkte, die vorgestellt wurden, nicht in Deutschland erhältlich. Google Pixel Buds war das nächste, was mich überrascht hat. Allerdings, ja, überrascht in dem Sinne, dass ich sprachlos war. Erstmal, weil es eine gute Funktion hat, ja, nämlich eine quasi Simultanübersetzung. Ja. Und das ist nicht so gesagt, wenn das so funktioniert, wie es auf der Bühne vorgeführt wurde. Das möchte ich natürlich noch erstmal live sehen, aber falls es so funktioniert, ist es natürlich sehr, sehr genial. Ja, das heißt, das Gegenüber spricht was und man kriegt es ins Ohr übersetzt. Ja, also das heißt, man hat ja diesen Kopfhörer an, ja, das sind so In-Ear-Kopfhörer ist das, und derjenige spricht und man hört es direkt sozusagen übersetzt. Mit nur einer kurzen Verzögerung, ja, gerade wenn der mal den Satz beendet hat, fängt das Teil schon an mit der Übersetzung ins Ohr zu flüstern oder zu reden. Und wenn man dann wenn man dann selbst was sagt, ja, und dann wird es auch wiederum so übersetzt für den anderen, weil natürlich auch den Pixel-Dinger hat, ja, den Pixel-Buds hat, ja. Damit ist es eigentlich eine wunderbare Geschichte. Ja, also echt cool, echt Wahnsinn. Ja. Das sind Kopfhörer. Und diese Kopfhörer, diese In-Ears, die kosten 179 Euro. Für 179 Euro, wenn man diese Übersetzungsfunktion nicht braucht, kriegt man ein paar gescheite Kopfhörer, zum Beispiel von Teufel. Ja, die haben dann sogar noch Automatic Noise Cancellation drin, ja, was hier offenbar komplett fehlt. Ja. Dass es sowas überhaupt noch gibt, ja, in der Premium-Klasse. Und mit 179 Euro sind die auf jeden Fall in der Premium-Klasse. Ja. Mitgeliefert wird auf jeden Fall eine Ladehülle, was positiv ist, mit 620 mA. Das heißt, man kann ein paar Mal diese Dinge aufladen. Damit soll etwa 20 Stunden möglich sein. Ja, 5 Stunden ohne Aufladen, also ohne diese Ladeschale da, die da dabei ist. Ja. Wie gesagt, es ist schön, man kann die Funktion mit dem Touchpad am rechten Ohr steuern. Und somit war alles gut, aber der Preis ist natürlich unter ferner Liefen, vor allem weil eben die Qualität ist halt nur ein In-Ear, ja, nicht daran kommt an die Geräte, die momentan für denselben Preis mit Automatic Noise Cancellation eben erhältlich sind. Wie gesagt, 179 Euro ist schon eine ganz, ganz deftige Geschichte. Und diese Dinger sind auch in Deutschland erhältlich, passend zu den Google Pixel 2 Geräten. Ja. Es wurde bisher noch nichts darüber gesagt, ob auch ein altes Google Pixel für die Simultanübersetzung geht oder ob das nur mit den neuen Pixel geht. Ich gehe aber mal davon aus, dass es auch mit den alten funktioniert. Sonst wäre das vielleicht als Exklusivfeature auch speziell aufgeführt gewesen. Jo. Also, das ist schon eine Sache. Ja. Lens übrigens noch als Software. Lens soll als Preview jetzt kommen. Irgendwann, das im Jahr, vermutlich auch für die alten Pixel, die neuen Pixel, aber erstmal nur für die Pixel-Geräte. Ja. Mit der Google Lens-Funktion soll es dann in Fotos und im Assistant möglich sein, das Gerät quasi irgendwo zum Beispiel ein Straßenschild zu halten, ja, und da wird es aufgenommen und ausgewertet und man kriegt dann zum Beispiel Infos darüber, ja, oder wenn man Plakat vom Konzert, dann wird vorgeschlagen, dass man das vielleicht in einen Kalender eintragen soll als Termin oder ähnliches, ja. Auch die Identifizierung vielleicht von Pflanzen beispielsweise könnte da gut klappen, ja, wie das Microsoft ja mit seinem System macht, Samsung mit Bixby, ja. Oder halt Infos über historische Bauwerke etc. Das wird auch demonstriert oder das wurde auch demonstriert auf diesem Event, ja, wie dann zum Beispiel so ein japanisches Schloss identifiziert wird und man dann etwas lernen kann über die Geschichte, wann das Teil gebaut wurde und so weiter und so weiter. Ja, genau. Wem kommt das bekannt vor? Google Goggles, ja. Nur eben, ja, verbessert natürlich, klar. Goggles hatte sehr viele Einschränkungen, aber konnte einiges Interessantes. Dann wurde das irgendwie, verschwand das irgendwie, ja, und jetzt kommt es wieder in Form eben von der ach so gepriesenen KI, die dann eben integriert wird. Aber dass das so lange dauert, wenn man schon ein Produkt hatte wie Goggles, das noch als Preview dann irgendwann dieses Jahr ist, also ich verstehe das ehrlich gesagt nicht ganz, kann ich nicht nachvollziehen. Das ist ein gewaltiger Schritt rückwärts, was Google da gemacht hat in der Beziehung. Warum die beschlossen haben, offenbar wieder bei Null anzufangen, weiß ich nicht. Aber das ist mir auch schon bei Google Now aufgefallen. Durch die KI sind erstmal wieder viele Funktionen weggefallen. Ja? Eine Funktion soll ja jetzt übrigens wieder kommen. Da haben sich die Leute in den USA schon sehr gefreut drüber. Der Assistant kann nun, wie schon vor zig Jahren Google Now, jetzt auch Songs erkennen. Ja, und dass man den Google Assistant dann eben fragen kann, what's this song? Und dann kriegt man eben den Titel gesagt. Wunderbar. Also ich verstehe es nicht ganz, aber okay, gut. Ja. Muss halt so sein. Offenbar, wenn es dann jetzt als Preview rauskommt, bin ich gespannt. Also es hört sich aber nicht sehr gut an. Preview-Version, wenn ich... Da verliere ich eigentlich wieder die Lust drauf. Ja. Da wartet man so lange und dann kriegt man irgendwann dieses Jahres ein Preview. Ja. Also, das war, ich weiß nicht, das ist so, wie wenn man versprochen kriegt, ja, der neue Prius gibt es jetzt irgendwann in diesem Jahr. Aber ihr kriegt erstmal nur den Zündschlüssel, ja. Also, so richtig euer Auto ist es dann erst irgendwann mal, wissen wir noch nicht. Also es ist schon sehr vage. Gut, ich komme jetzt mal zu den wenigen News. Pixel der ersten Generation werden bald günstiger, ist natürlich kein Geheimnis. In den USA ist es schon passiert. Bei uns ist leider der Preis im Google Store noch nicht angeboten worden, gesenkt worden. Deswegen kann ich euch nur die US-Preise sagen. 100 Euro jeweils weg vom Pixel und Pixel XL. Da muss ich sagen, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Also wenn ihr vorhabt, ein Pixel-Gerät zu kaufen, das könnte eure Chance sein. Haltet die Preise im deutschen Store mal im Auge. Ne? Und da kriegt ihr vielleicht sogar noch mehr als 100 Euro ab. Ja? Und es lohnt sich nicht, noch, ich sage es nochmal ganz klar, es lohnt sich nicht, statt im Google Pixel ein Google Pixel 2 zu holen. Wenn ihr es natürlich haben wollt und sagt, okay, also ich muss nichts sparen, klar, logisch, wer es noch nicht hat. Wie gesagt, ihr könnt auch damit ein bisschen Geld sparen. Viel vermissen werdet ihr sicherlich da nicht. Der Google Assistant, immerhin, ist nun im Play Store erhältlich, also für die Leute, die ein Gerät haben und noch nicht, also die den Spezifikationen entsprechen, ja, und noch nicht geupdatet wurden, die können sich jetzt das per App die Google Assistant Funktion herunterladen. Ganz so schlecht finde ich die Idee nicht. Vielleicht läuft es dann mit Updates ein bisschen schneller, ja. Allerdings heißt es nicht, dass Geräte, die bisher nicht von den Spezifikationen hier bei Google drin waren, zum Beispiel Betriebssystem, Abversion so und so, die können dann das immer noch nicht installieren. Das dürfte klar sein. Ne? Aber wer jetzt nicht mehr länger warten will und den Assistant noch nicht hat auf seinem Gerät, der soll mal gucken im Play Store, Google Assistant, und dann gegebenenfalls eben installieren, wenn es bei seinem Gerät funktioniert. Thimbleweed Park hat sich verschoben. Klar, der 10. Oktober ist nun der Termin. Eigentlich wollte ich euch ja schon heute ausführlich über Thimble Park berichten. Ja. Aber leider hat sich das verschoben. Morgen kommt es erst raus. Das heißt, klar, kann jetzt noch nichts dazu sagen. Erst nächste Woche dann im Uncast. Ist halt so. Microsoft Launcher ist offiziell angekündigt. Kommt tatsächlich, ihr habt richtig gehört, ein Microsoft Launcher kommt. Ja, für Android und iOS. Da heißt es allerdings Microsoft Edge. Ja. Und wenn ihr also Fans seid von Microsoft, könnt ihr da das auf euer Android drauflegen und den Android Launcher, was immer ihr da für ein Gerät habt, TouchWiz, Pixel oder sonst irgendwas, wegmachen und stattdessen eben Microsoft auf dem Homescreen legen. Klar, kann man tun, ist nicht schlecht, es zeigt aber auch ganz klar, was Microsoft hier macht. Sie haben aufgegeben, definitiv, sie haben aufgegeben mit dem Microsoft Windows Phone, ja, und setzen jetzt auf die Verbreitung ihrer Produkte über andere OS-Systeme, was ich eigentlich auch für vernünftig halte. Das hätte Microsoft eigentlich schon mal von Anfang an tun sollen. Ja. Sie hätten sollen als Android, als Betriebssystemsplattform nehmen, fertig, ja, über ihren Schatten springen und da und dann ihr Gerät, ihr Android-Gerät so modifizieren, dass es eben zwar noch Play Store-kompatibel ist, aber für sich selbst quasi arbeitet, ihre Produkte drin hat und so weiter und so weiter. Jetzt zieht Microsoft offenbar die Notbremse und bringt diesen Launcher raus und man kann erwarten, dass in Zukunft noch weitere Sachen integriert werden in Android. Denn klar, wie immer, einer Softwarefirma nützt es nichts, ja, wenn ihre Software nicht genutzt wird, weil ihr Hauptprodukt nicht gekauft wird. Ja, dann lieber die Software von den Leuten nutzen lassen auf anderen Plattformen. BlackBerry Motion ist angekündigt. Ja, ich weiß, BlackBerry hat gesagt, es gibt keine neuen BlackBerry-Geräte mehr. Wir machen keine Phones mehr. Und jetzt kommt eins nach dem anderen raus. Das nächste ist BlackBerry, dieses Motion halt, ja, IP67 Rating halt. Moment, ich guck mal gerade die, ob ich hier noch ein paar Specs finde dazu. Na, werde ich da was finden? Nix, gut. Ja, 4000 mAh Akku steht hier drin. Wunderbar, das wollen wir ja alle haben. Ich bin jetzt halt wieder so positiv gestimmt. Das ist doch Wahnsinn, oder? Nein, ich gucke jetzt gleich mal nach den echten technischen Daten. Also 4000 mAh Akku stimmt auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht das Ausschlaggebende. 5,5 Zoll Display, 1920x1080 IPS LCD Display, 403 Pixel sind das, also Dragon Tail Glass. Und Snapdragon 625 Prozessor, also Einordnung eher Midrange, ja, 506 GPU, 4 GB RAM, Storage 32 GB, Micro SD-Karte, ich bin schon ganz total durcheinander mit Microsoft, Micro SD-Karte bis zu 2 TB unterstützt, das ist ausgesprochen gut, ja. Also die ganzen technischen Daten scheinen nicht übereinzustimmen mit dem Prozessor, mit dem verwendeten, das kann ich überhaupt nicht verstehen, ja. Also ein High-End-Mid-Range-Gerät, ja, versteht das gar nicht. 12-Megapixel-Kamera hinten, 8-Megapixel-Kamera vorne, für die Selfie-Jäger, wie gesagt, noch 4000 mAh Akku, Quick-Charge 3.0 USB-C-Anschluss, wasserdicht, habe ich schon gesagt, Full-Disk-Encryption nach FIPS-Standard, was sehr schön ist, und LTE natürlich in massenhaften Bändern. Was sind das für ein Ausdruck? Kann ich nie gehört. Ja, auf jeden Fall. Interessantes Gerät. BlackBerry-Fans dürften sich da gleich sehr freuen darüber. Ja, dann gibt es noch einiges über das LG V30. Ich habe mir es nicht leben lassen, hier mal einen Link dazu reinzusetzen, denn das V30 ist übrigens frappierend, diese Ähnlichkeit zum Google Pixel XL 2 oder Google Pixel 2 XL, ich muss das richtig rum sagen, ja. Optisch definitiv, also es ist genau dasselbe mit den schmalen Bezels oben und unten. Leider immer noch ein deutlicher, sichtbarer Bezel am Rand, was viele schon wieder gestört hat in den Reviews, die es jetzt gab. Auch die technische Ausstattung vom Prozessor her ist identisch. Snapdragon 835, 4 GB RAM. Ja. Und so weiter und so weiter. Wie das mit der Kamera ist, weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, das V30 hat keine so gute Kamerawertung bekommen. Also müsste da noch irgendwas hängen. Und ich würde mal sagen, das ist die Software, die da das große Problem oder die Wertung hervorruft. Hm? Ansonsten kann ich mir das ja nicht erklären. Aber könnt ihr euch mal durchlesen, sehr interessant. Preislich dürfte das allerdings auch in dem Preisbereich vom Google Pixel XL liegen. Jedenfalls nicht sehr viel drunter. Vielleicht kann man ein paar Euro sparen. Was ist eigentlich mit dem Essential Phone von dem Vater von Android, Andy Rubin? Der hat ja das Essential jetzt endlich unter die Leute gebracht. Auch hier habe ich einen kleinen Artikel verlinkt, wo ihr mal ein bisschen nachforschen könnt. Also es ist jetzt draußen, 5,71 Zoll Display, 504 ppi, Gorilla Glass 5 mit einem 835 Prozessor, also wie das Google Pixel XL 2, und darum geht es auch in diesem Artikel, ist das eine Alternative zum Google Pixel XL? Grundsätzlich würde ich schon mal sagen, ja, auf jeden Fall. Es hat im Prinzip die gleiche Ausstattung wie das Teil, außer die Kamera. Dafür gibt es hier eine schöne ansteckbare 360-Grad-Kamera, was sicherlich auch nicht schlecht ist. Ja? Und es hat ein wirklich besselloses oder wirklich besselloses System, bis auf die Unterseite natürlich, klar, aber oben selbst die Kamera, die Front-Facing-Kamera wird oben durch das Display umgarnt, ja, und nur ein kleiner Punkt in der Mitte ist quasi unterbrochen und der Rest ist eben Display, wo auch die Notification-Line ist. Wunderschön gemacht, meiner Meinung nach, und man kann es sicherlich mal angucken als Alternative. Im Artikel findet ihr mehr. So, jetzt komme ich mal zu der Community. Die Zeit rennt aber auch heute wieder rum. Meine kurze Zusammenfassung unter dem ersten Eindruck. Ich habe ihn hier nochmal verlinkt, damit ihr mal sehen könnt, wie geschockt ich war und wie sauer ich auch war, als das rauskam. Wie gesagt, jetzt sind einige Funktionen von Google nachgereicht worden, ja, mit dem Google Home. Multi-User-Unterstützung gibt es jetzt auch. Von daher ist zumindest mal in dem Bereich ist alles erstmal wieder, naja, versöhnt will ich nicht sagen, aber es war an dem Tag, waren meine Entscheidung gefallen, wenn, also ich wollte eigentlich nächsten Tag schon ein Alexa bestellen, ja, ein Amazon Echo Plus, dann kam langsam diese Information durchgesickert und habe die Funktion auch ausprobiert und die haben tatsächlich geklappt und da habe ich erstmal nochmal davon abgesehen. Was ich allerdings gemacht habe, IKEA Lightning-System fliegt bei mir raus. Ich nehme mein Review von damals zurück, Dreck, denn immer noch keine versprochene Google Home-Unterstützung, noch nicht mal die auf der Website angegebene Apple HomeKit-Unterstützung funktioniert. Von daher, weg. Entschuldigung, dass es so knallhart sagt, weg mit dem Dreck. Ich habe jetzt ein Philips Hue-System bestellt. Das wird morgen ankommen und dann werde ich euch darüber auch noch erzählen, ob das mit dem Google Home dann einwandfrei funktioniert hat. Wenn nicht, muss der Google Home dran glauben diesmal und dann kommt doch noch Amazon Alexa ins Haus, denn da weiß man, dass es klappt. Hm? Gut, Home- und Beta-Status der Google-Produkte, da hat der David darüber noch was geschrieben. Und zwar der erste Moment. Ah ja, hier, genau. Ich mach das erstmal ab dem Teil, wo es interessant wird. Jedoch ist meine These, dass Google mehr Beta ist als ausgereift, aktueller denn je. Google Home ist in den USA weit verbreitet. Dort klappt es wohl wesentlich besser als in Deutschland, EU. Also ich bin ebenfalls der Meinung, dass die Echo-Produkte einiges voraus sind. Sound, Preis, Skills, Anbindung. Als ich die neuen Echo-Produkte sah, wusste ich sofort, dass das für Google hart werden wird. Also habe ich ebenfalls den neuen Echo vorbestellt. Der Echo Plus inklusive Hub hört sich auch sehr gut an. Da ich schon mit Osram Birnen arbeite, LED, RGB Plus Hub, damit bin ich zufrieden. Nicht alles ist perfekt, ist ein kleines Ärgernis. Habe gestern Abend die Google-Präsentation gesehen und war wenig erfreut. Die Preise für Pixel und Pixel XL2 Plus, die smarten Lautsprecher, sonst war viel Gelaber, also bla bla bla. Es gibt natürlich auch positive Nachrichten, wobei diese eher marginal waren. Ui, Reomen. Google, ja. Ja, ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt vor der Wahl stehen würde, wenn ich jetzt nicht schon ein Google Home hätte, auf jeden Fall, ich würde jetzt dann eher das Echo Plus holen, ja. Oder wenn man eben schon ein Smart Hub hat, den neuen Echo, ja, weil im Moment können die einfach noch mehr. Trotz den einigen Funktionen, die jetzt eben nachgerückt sind bei Google Home, ist trotzdem noch ein großer Unterschied bei der Funktionsvielfalt und vor allem bei der unterstützten Hardware und Software von anderen Anbietern. Also wie viele Apps da allein schon unterstützt werden, das ist unfassbar. Und eben auch viele Smart-Home-Produkte. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Ich komme dann auch gleich zum nächsten. Danke auf jeden Fall, David, für den Kommentar. Und ich komme da jetzt nochmal zum anderen Teil. Schwerpunktveränderung bei Google. Da muss ich sagen, also ich lese erstmal vor. Der Andreas schreibt, hallo Rio, du meintest, Google macht wenig fertig. Ich habe wegen meiner Tätigkeit für Miradore viel mit Android zu tun und im Businessbereich machen sie viel richtig, wo Apple und Co. noch relativ hinten sind. Jetzt neu Zero Touch Enrollment, endlich die DEP von Apple. Play Services können Container aufmachen, Work Profile, ideal wegen der Datenschutzgrundverordnung. Apple bietet sowas gar nicht. Managed App Config für Gmail Client. Managed Config gibt es auch bei Apple bzw. Config über Profile bei iOS Mail App. Vielleicht verlagert sich Google etwas dorthin. Andreas, es tut mir furchtbar leid, aber das wäre ein schlimmer Fehler von Google, weil Google und Business Bereich, das kann natürlich, das ist natürlich schon gut, okay, das ist klar, die haben ja auch die G Suites und alles da drin, aber ich finde, es darf nicht abfärben auf das Geschäft mit dem Privatkunden. Schon immer hat Google zwei System oder Geschäftsmodelle gehabt, einmal für die Businesskunden, einmal für die Privatkunden. Das darf sich auch nicht ändern. Denn ganz ehrlich, das, was du jetzt hier so euphorisch beschreibst, ist für den Normalanwender vollkommen uninteressant. Und das ist genau das Problem. Wenn sich Google darin verrennt und den Privatkunden liegen bleibt, dann gehen sie den Microsoft-Weg, die auch gedacht haben, das Wichtigste sind die Firmenkunden. Und dann verlieren sie einen Markt nach dem anderen. So geht es nicht. Ja. Die Masse der Menschen sind keine Businesskunden. Die Massen der Menschen wollen Fun und coole Produkte haben und Spaß daran haben. Ja. Und wenn Google sich dahin verlagern würde, dann würden die Leute eben noch mehr zu Apple gehen. Ja. Oder wieder zurück zu Apple gehen. Das haben die ja deswegen, gerade weil Apple so vielleicht nicht zu stark in den Massenmarkt reingedrängt haben, ja, sondern mehr auf der Exklusivschiene geblieben sind ja auch viele Leute eben zu Android gewechselt. Ja. Und das kann sich aber ändern, wenn die Leute hier nicht mehr das bekommen, was sie wollen. Und Firmensachen, naja. Außerdem, eins muss ich auch mal sagen, eine Aufteilung von Business und Privat, das ist sowas von deutsch. Ja, das ist sowas, das gibt's gar nicht. Ja, meine Arbeit ist mein Leben und mein Leben ist meine Arbeit. Da wird nichts getrennt. Ja, das kann man, es ist so ein typische Geschichte, wo für Leute, die, ich möchte das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber Firmen, die Angst haben, ja nicht dem Mitarbeiter vertrauen, und für Mitarbeiter, die sagen, ja, mit der Firma möchte ich aber privat nichts zu tun haben, ne? Also so, das ist so typisch, und finde ich auch nicht okay, ja. Datenschutzgrundverordnung, kann eigentlich nur eins zu sagen, okay, wenn wir denn im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert feststecken wollen, ja, bitte kein Problem, aber ich bin darüber hinaus, sorry, ja, also die Trennung hat sich da vollzogen, und ich sehe das auch bei vielen fortschrittlichen Firmen in meinem Bekanntenkreis, wo das eben auch schon vollzogen ist, da ist das normale Handy ist gleichzeitig Firmen-Privathandy und alles, ja, wird im besten Fall sogar noch von der Firma gesponsert. Und damit ist man immer involviert, sozusagen. Und da können die sich die Datenschutzgrundverordnung sonst wohin stecken. Sorry. So, gut. Weiter komme ich mal zu dem Fehlen des Software-Features beim alten Pixel. Ja, da habe ich auch schon... das habe ich, glaube ich, schon angesprochen, genau, also ich hoffe, dass da hier keine Willkür stattfindet, ja, wie befürchtet, dass dann die Funktionen, Softwarefunktionen absichtlich fehlen oder absichtlich nicht zugänglich gemacht werden für andere Pixelgeräte, für die alten Pixelgeräte, ja. Das wäre natürlich schon ziemlich übel, aber ich hoffe, dass sich da Google vielleicht noch zusammenreißt. Ja. Ich muss auch jetzt nochmal sagen, der Alexander hat noch einen Kommentar geschrieben. Er schreibt, ich habe gestern Abend gesehen, dass ich an meinem Google Home jetzt mehrere Benutzerkonten einrichten kann. Das ist am Tag davor auf dem Google Event angekündigt worden, dass es bald in allen Märkten freigeschaltet werden soll. Ich bin aber überrascht, dass es so schnell ging. Es wäre schön, wenn Google immer so schnell wäre. Ich weiß jetzt, mehrere Benutzerkonten. Genau. Ja, das hat mich dann auch sehr überrascht, dass es noch relativ schnell ging. Also gut, sehr gut. Und das war der Grund, warum ich jetzt eben nur ein Philips Hue-System bestellt habe und nur IKEA rausgeschmissen habe und nicht den Google Home gleich mit rausgeschmissen habe. So, glaube, das war's dann auch von der Community. War ja jede Menge, genau. Dann komme ich mal zur App der Woche zum Schluss. Da war es diesmal ein Spiel geworden. Und zwar zu einer Serie. Ich hätte jetzt fast gesagt, eine TV-Serie, ist aber keine TV-Serie. Es ist nämlich eine Serie, die gibt es exklusiv bei Netflix. Schade eigentlich. Ja. Hoffentlich kommt die auch mal auf Amazon Prime. Hm. Und zwar Stranger Things. Und Stranger Things, The Game, ist eigentlich... die nicht nur in Spiel adaptierte Serie, sondern hat alles, was man von einem Spiel im Jahre 1984 erwartet. Ja, genau, 1984 ist zurück, Leute. Stranger Things, The Game, ja, ist da. Und dort müsst ihr dann mit den Charakteren aus Stranger Things in dieser typisch anmutenden, 8, 16-Bit-Version, schwankt so, glaube ich, so zwischen 8 und 16-Bit, ja. Sieht aus wie so ein Amiga-Game im frühen Stadium. Also genau, 84 ist auch der Amiga erschienen, soweit ich das weiß, genau. Und so ein ganz frühes Spiel könnte das sein, ja, absolut. Tolle Optik also, aber auf eurem Android-Gerät natürlich. Und das macht das Ganze dann sehr launig und mich freut es, da zu sehen. Jedenfalls müsst ihr da in diese Rollen schlüpfen, ja, und diese Stadt Hawkins untersuchen und dort viele gruselige Abenteuer und auch wundersame Abenteuer und auch seltsame und lächerliche Abenteuer bestehen, ja, gibt's alles. Und man kann so viel entdecken hier auf diesem in diesem Bereich. Also da meint man, man ist bei Indiana Jones einmal, ja, würde schon fast sagen Pokémon, wobei Pokémon ist natürlich nicht 1984 rausgekommen, ist ganz klar, ja, aber trotzdem irgendwie so in dem Stil. Und das ist schon verwunderlich. Aber es scheint der Serie auch gut zu entsprechen. Von daher macht es dann natürlich riesen Spaß. Aber auch wenn ihr die Serie nicht kennt, ist das ein absolut geniales Game, wenn ihr so ein Action-RPG mögt in diesem Stil. Und nicht umsonst ist das Icon dieser App ein Cartridge, ja, also so ein Spielemodul. Ja, denn genauso mutet das an, ja. Ja, vielleicht könnte man das auch als Essensspiel gut bezeichnen, ja. Doch, ich denke, das kommt gut hin. Hm. Auf der offiziellen Webseite bonusxp.com, sehr komischer Name für dieses Teil, dort findet ihr auch dann ein Video von dem Spiel, wo ihr mal dann so reingucken könnt. Jedenfalls ist das Spiel kostenlos, kriegt ihr also so zum Herunterladen, ja. Und das Komische daran ist, keine In-App-Käufe. Sollte das vielleicht wirklich tatsächlich ein kostenloses Spiel sein, ohne In-App-Käufe? Das ist ja der Hammer. Wahnsinn, oder? Finde ich sehr, sehr cool. Sehr sympathisch, das Ganze. Und deswegen natürlich auf jeden Fall zu empfehlen, als App der Woche, wenn ihr Action-RPGs im SNES-Super Nintendo-Stil mögt, das wird euer Spiel sein, denke ich. Viele Rätsel zu lösen, ist immer gut. Jo, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube findet ihr die Community im Channel The Netcasts. Links und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com, bitte mal die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders da. Wichtig ist, ihr werdet vielleicht im Feed komische Sachen erleben, weil es wird umgestellt, der Ogg-Feed wird eingestellt und der Hauptfeed wird der MP3-Feed. Also wenn ihr eurem Podcatcher komische Sachen seht, es hat seine Richtigkeit, lässt sich leider nicht anders machen. Die neue Folge wird allerdings ganz normal für euch verfügbar sein, egal ob ihr den Ogg-Vorbis-Feed oder den MP3-Feed abonniert habt. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!